Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Hallo Rolf, kommst du morgen zur Karnevalsparty? Aber klar doch. Als was verkleidest du dich denn? Als Katze. Ich hab mir schon ein Kostüm gekauft. Und du? Ich hab noch keine Ahnung. Peter hat gesagt, dass er sich als Cowboy verkleidet. Das finde ich langweilig. Und Klaus hat vor, sich als Pirat zu verkleiden. Das geht ja noch. Ich möchte etwas Lustiges. Ja, ich hab's. Was meinst du, wenn ich mich als Krankenschwester verkleide? Das wird doch super lustig, oder? Oh ja. Ende von Teil 3.